Man geht dem Unglück nicht nach. Man folgt ihm nicht wie einer Geliebten, der man sich nicht zu erklären wagt, durch die Straßen. Man schickt ihm keine Briefe, telefoniert nicht hinter ihm her oder reist in die Stadt, in der es wohnt. Das tut man nicht. Und dann tut man es doch. Besichtigung eines Unglücks. Hörspiel von Gerhard Loschütz. Sehr geehrter Herr van der See, bitte entschuldigen Sie, dass ich erst heute auf Ihren Brief antworte. Die jüdische Gemeinde hat ihn an mich weitergeleitet, aber durch ein Versehen meinerseits ist er in die Postablage gewandert und dort liegen geblieben. Nun wollte es der Zufall, dass ich gestern einen Besuch im Luisenstift gemacht habe. Dabei wurde ich auf eine alte Frau aufmerksam, die auf Krücken über den Flur gehumpelt ist. Ich fragte eine Schwester, ob sie gestürzt sei, und erhielt zur Antwort, nein, sie leide an den Spätfolgen einer Verletzung, die sie sich vor vielen Jahren bei einem Zugunglück zugezogen habe. Diese Frau heißt Caroline Oettinger und ist heute 79. Sie hat lange in Argentinien gelebt und ist vor ein paar Jahren nach Deutschland zurückgekehrt. Nachdem ich meine Arbeit erledigt hatte, klopfte ich an ihre Tür, um sie zu fragen, ob ihre Verletzung vielleicht von demselben Zugunglück herrühre, durch das Sie auf die Akte jener Carla gestoßen sind. Sie sah mich aufmerksam an und schüttelte dann den Kopf, wobei sie wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat, wiederholte, welches Zugunglück, welches Zugunglück, welches Zugunglück. Das war alles. Nun zu ihrer Carla. Nein, sie war, anders als ihr Vater, der Kapellmeister John Kleiss, kein Mitglied der jüdischen Gemeinde. Sie war, wie Sie wissen, Halbjüdin und hatte wohl dieselbe Konfession wie ihre nichtjüdische Mutter. Auch über Herrn Käuper, den Verlobten von Carla, findet sich kein Eintrag im Gemeinderegister. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Maria Burkhardt. Carla. Caroline. Sehr geehrte Frau Dr. Burkhardt, meinen Sie nicht, dass man über die Verwaltung des Luisenstifts den Mädchennamen von Frau Oettinger erfahren kann? Sehr geehrter Herr van der See, das Stift weigert sich zu Recht, ohne die Einwilligung der Betroffenen, Daten herauszugeben. Ich fürchte, Sie werden selber herkommen müssen, um mit der Frau zu reden. Dafür kann ich Ihnen mitteilen, dass Richard Käuper tatsächlich Mitglied der jüdischen Gemeinde war. Nicht in Düsseldorf, wie Sie annahmen, sondern in Neuss. Darf ich Sie fragen, warum Sie das alles interessiert? Genau genommen sind es zwei Geschichten. Die des Unglücks und die der beiden Leute, die in einem der Unglückszüge gesessen haben. Carla Kleiss und Giuseppe Buonomo. Aber der Reihe nach. Oder so, wie sich mir die Sache der Reihe nach darstellt. Der 21. Dezember 1939 ist ein Donnerstag. Den ganzen Tag über herrscht ein dichtes Gedränge auf dem Berlin-Potsdamer Bahnhof. Am 1. September haben die deutschen Truppen Polen überfallen. Seitdem befindet sich das Land im Krieg. Und das heißt, dass alle Züge, die nicht unbedingt gebraucht werden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, für militärische Zwecke abgezogen worden sind. Räder müssen rollen für den Sieg und fehlen jetzt. Die Sonderzüge, die früher um Weihnachten herum eingesetzt wurden, stehen nicht mehr zur Verfügung, während gleichzeitig mehr Leute unterwegs sind als in der Friedenszeit. Und so ist es, zumal die Fahrpläne auch noch zusammengestrichen wurden, kein Wunder, dass es immer wieder zu langen Wartezeiten kommt. Am späten Abend verlassen zwei Züge den Bahnhof. Der Schnellzug D10 in Richtung Köln und der Schnellzug D180 in Richtung Neunkirchen. Und zwar im Abstand von einer halben Stunde. Der D10 fährt pünktlich um 23.15 Uhr ab. Und der D180 ebenfalls pünktlich um 23.45 Uhr. Aber keiner der beiden Züge wird sein Ziel erreichen. Denn 68 Minuten danach, in der ersten Morgenstunde des 22. Dezember 1939, genau um 0.53 Uhr, kommt es 90 Kilometer weiter westlich im Bahnhof von Genthin zur größten Katastrophe, von der die deutsche Eisenbahn jemals betroffen wurde. Und die dennoch, für eine Weile zumindest, beinahe völlig aus dem Gedächtnis verschwunden war. 196 Menschen sterben am Unfallort bzw. in den Tagen danach und über 100 werden verletzt. Was mich angeht, sehr geehrter Herr van der See, so hörte ich zum ersten Mal vor anderthalb Jahren davon. Ihrem Aufsatz in Merian habe ich entnommen, dass Sie aus Genthin stammen. Ihre Beschreibung der Stadt hat mir gefallen. Aber in dem historischen Abriss habe ich einen Hinweis auf das große Zugunglück vermisst, das sich seinerzeit in unserer Heimatstadt ereignet hat. Kann es sein, dass es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen ist? Wenn Sie Interesse daran haben, will ich Ihnen gerne einen Artikel schicken, der vor ein paar Jahren in der Zeitschrift Der Modelleisenbahner erschienen ist. Mit freundlichen Grüßen. Wilhelm Rinkenhagen. P.S. Ich habe das Realgymnasium in der großen Schulstraße besucht. Eine Klasse unter mir war eine Lisa van der See, die nach der mittleren Reife abgegangen ist und eine Lehre im Kaufhaus Lignus begonnen hat. Darf ich Sie fragen, ob Sie mit ihr verwandt sind? Und wenn... Sehr geehrter Herr Rinkenhagen... Was aus ihr geworden ist? Haben Sie Dank für Ihre Zeilen. Lisa van der See war meine Mutter. Sie ist 1962, zwei Jahre nach unserer Flucht, gestorben. Lieber Herr van der See. Der Artikel über das Eisenbahnunglück interessiert mich natürlich sehr. Dass Ihre Mutter so früh gestorben ist, tut mir sehr leid. Ich habe sie als ein hochgewachsenes Mädchen in Erinnerung, das immer, wenn ich ihr begegnete, einen Geigenkasten dabei hatte. Ein beiversprochener Artikel. Acht schon beinahe vergilbte Seiten. Die Fotos, die zwischen dem Text abgedruckt waren, zeigten ein Bild der Verwüstung. Der zweite Zug war mit einer solchen Wucht auf den ersten geprallt, dass sich die Wagen übereinander geschoben hatten. Ein Wagen ragte steil in die Luft, während sich ein anderer in die Erde zu bohren schien. Das war im Frühjahr 98. Eine Weile hörte ich nichts mehr von Rinkenhagen. Ich hatte ihn beinahe vergessen. Doch ein halbes Jahr danach, Anfang Oktober, kam wieder ein Brief. Heute möchte ich Ihnen zwei Fotos schicken, die kürzlich in Saalfeld entstanden sind. Das eine zeigte eine Art Friedhof für Lokomotiven. Ein Gewirr von Gleisen, auf denen alte Dampfloks abgestellt waren. Das andere einen älteren Herrn in blauem Anorak, Rinkenhagen. Er stand zwischen den Schienen und deutete mit der Schirmspitze auf eine Lok, das heißt auf die Nummer, die vorn angebracht war. Erinnern Sie sich an den Artikel, den ich Ihnen geschickt habe? Die Lokomotive, die am Unfall beteiligt war, hatte die Nummer 01158. Sie konnte wieder repariert werden und war bis 1978 in Betrieb. 1964 wurde sie überholt und hat eine neue Nummer erhalten. 01153. Und dann folgte jenes ominöse Postskriptum. Übrigens wurde sie später zwischen Magdeburg und Berlin eingesetzt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass sie den Zug gezogen hat, der sie und ihre Mutter damals von Genthin weggebracht hat. Nein, ausgeschlossen war es nicht, aber doch sehr unwahrscheinlich. Stadtarchiv Gebhardt? Ein paar Tage lagen die Bilder auf meinem Tisch. Dann holte ich den Artikel hervor und las ihn nochmal durch. Ich suche etwas über ein Zugunglück, das sich 1939 in Genthin ereignet hat. Und wieder einen Tag danach rief ich in Genthin an. Wann sagten Sie? In der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember. Moment, ich ich schau mal nach. Hören Sie, was wir hier haben, ist kaum der Rede wert. Da müssten Sie sich an das Landesarchiv in Magdeburg wenden. Dort liegen die Akten. Und damit fing es an. Haben Sie die Adresse? Mit Rinkenhagens Bemerkung über die Lok. Oder ging es da schon um die 4 Sekunden, die in dem Artikel erwähnt wurden? Hätte der Weichenwärter das Haltesignal 4 Sekunden später gegeben, wäre der Unfall vermieden worden. Und dieses Was wäre, wenn... Am Abend schrieb ich 2 Briefe. Den einen an Rinkenhagen, um ihm für den Hinweis zu danken, den anderen ans Landesarchiv in Magdeburg. Und kaum eine Woche danach kam die Antwort. Möchte ich Ihnen mitteilen, dass im Bestand der Reichsbahndirektion Magdeburg 2 Akten über das oben genannte Eisenbahnunglück liegen. Diese müssten Sie allerdings selber auswerten. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Hertha. Und wieder eine Woche danach, am 1. Dezember, packte ich meinen Koffer. Ja, ich glaube, es ging um dieses Was wäre, wenn. Eben noch ist es so und im nächsten Moment ist es ganz anders. Eben noch ist alles in Ordnung. Und im Moment danach zerfällt alles im Chaos. Thomas! Und dazwischen liegt ein falscher Handgriff, die Winzigkeit von 4 Sekunden. Oder ein Brief. Warum bist du da und nicht hier? Liebster, ich kann doch nicht weg. Was wäre, wenn? Das Eisenbahnunglück, stimmt's? Als ich hörte, dass Sie kommen, habe ich der Kollegin Bescheid gesagt. Sie hat die Unterlagen rausgesucht. Der Lesesaal ist im 1. Stock. Ich bringe sie hin. Ein großer, bis unter die Decke getäfelter Raum mit 2 Reihen schmaler Tische, die in Hufeisenform zusammengestellt sind. Der Tisch der Archivarin, größer und breiter als die anderen. Ihre Akten. Verschwindet fast unter hohen Papierstößen. Die eine enthält, soweit ich das sehe, alles über den Unfall. Die andere versammelt den Briefwechsel, der wegen der Schadensersatzansprüche mit der Reichsbahn geführt wurde. Wenn Sie Fragen haben. 2 dicke, zwischen blauen Pappdeckeln eingebundene Packen, auf jedem ein vergilbter Zettel mit einer Nummer darauf. Zuerst wieder Bilder. Was ich nicht wusste, ist, dass an diesem Tag Schnee lag. Das war auf den grobkörnigen Fotos in dem Artikel, den mir Rinkenhagen geschickt hat, nicht zu erkennen. Der Schlafwagen Mitropa steht quer zu den Gleisen, an seinem Dach lehnt eine Leiter und aus einem zerbrochenen Fenster hängt ein Handtuch. Die Lok, die vielleicht den Zug gezogen hat, mit dem wir nach Berlin gefahren sind, ist beim Aufprall zusammengestaucht worden. Die Windleitbleche sind abgerissen. Das Gestänge, das sich am Kessel langzieht, ist verbogen und das Führerhaus mit der Loknummer 01158 sieht aus, als sei es abgeknickt. Dann die Protokolle. Betrifft Bezug vorgeladen erscheint. Im Krankenhaus werden vernommen der Reichsbahn-Lokführer Wernicke. Der Reichsbahn-Reserve-Lokführer Krollmann. Man kann auch sagen, Heizer. War es da, wo ich Sie zum ersten Mal hörte? Wernicke Rudolf. Ich wohne in Magdeburg-Sudenburg, Alter 51. Krollmann Erwin. Ich wohne in Magdeburg-Buka und bin 45. Ja, es war dort. In diesem stillen, bis unter die Decke getäfelten Raum, in dem sonst nur das Kratzen der Bleistifte und das Rascheln von Papieren zu hören war. Seit Anfang September 39 fahre ich mit Krollmann zusammen. Und immer auf der Maschine, mit der auch das Unglück geschah. So wie ich sie auch später im Zug hörte. Auf der Straße. Im Hotel an der Brücke. Das war eine gute Lok. Die sich im einwandfreien Zustand befunden hat. In dem Artikel, den mir Rinkenhagen geschickt hat, wird Wernicke als ein verantwortungsvoller Mann geschildert, der sich in seinem langen Berufsleben nie etwas zu Schulden kommen ließ. Aber ganz so war es wohl nicht. Immerhin enthält seine Personalakte nicht weniger als 9 Dienststrafen. Wegen Verqualmen des Bahnhofs, Rammen einer anderen Lok. Alles Quatsch. Überfahren von Haltesignalen im Bahnhof Magdeburg-Buckau und im Bahnhof von Köthen. Du bist euch. Besonders erschwerend wurde bei der Bestrafung berücksichtigt, dass W. trotz einwandfreier Zeugenangaben die Schuld auf Unbeteiligte zu schieben versuchte. Alter Stunken unterlogen. Das ist er also. Wernicke. Ein 51-Jähriger aus Sudenburg, der schon 1915 die Lokführerprüfung abgelegt hat, aber erst 1930 zum Lokführer ernannt wurde. Aber dadurch hat sich nichts geändert. Er fuhr weiter als Heizer. Nicht das Geringste. Offenbar misstrauten ihm seine Vorgesetzten. Alle Idioten. Eine eigene Lok erhielt er erst im September 39 mit Beginn des Krieges. Was wäre, wenn... Da ist es. Wären nicht so viele Lokführer zum Kriegsdienst abkommandiert worden, wäre ihm nie die Verantwortung über eine Schnellzuglok übertragen worden. Demnach beginnt das Unglück hier, 3 Monate bevor es dann eintrat. So wie ja auch unsere Flucht viel früher begonnen hatte. Thomas? Ja. War die Post schon da? Mit ihrem Rennen zum Briefkasten. Thomas? Oder noch früher, mit ihrem Entschluss, wieder Geige zu spielen. Sie, die mäßig Begabte, die das Geigespielen mit Beginn ihrer Lehre bei Lignus aufgegeben hatte. Oder war das nur ein Vorwand? Hatte sie den Begabten schon früher gekannt? Sie fuhr jeden Abend zu ihm, zum Unterricht nach Brandenburg, wo er wohnte. Dann war er weg, in West-Berlin. Und dann kamen seine Briefe. Liebster, ich kann doch nicht weg. Natürlich kannst du. Du wirst sehen, dass du kannst. Donnerstag, 21. Dezember 39. Der Tag des Unglücks. Am Morgen habe ich gegen 8 gefrühstückt und bin dann, wie immer, zu Fuß zum Bahnhof. Unser Dienst begann um 11. Am Mittag haben wir den D-144 nach Braunschweig gefahren, wo wir um 13.50 Uhr eintrafen. Wir haben Kohle und Wasser genommen, das Feuer professorisch gereinigt und die Lok besandet. Und danach hatten wir eine Stunde Zeit, um uns auszuruhen. Um 16.30 Uhr mussten wir wieder an der Maschine sein, um den D-33 nach Berlin zu übernehmen. Wir fuhren um 17.50 Uhr ab und kamen um 21.20 Uhr am Potsdamer Bahnhof an. Ich habe die Maschine abgeölt. Dann sind wir zum Schuppen gefahren und haben wieder Kohle und Wasser genommen. Keine Lagerkohle, sondern frische aus der Lore. Westfälische, die nicht so rußt. Und um 23.15 Uhr sind wir vom Schuppen abgefahren, um den D-180 anzukoppeln. Den Unglückszug. 23.15 Uhr, das ist genau die Zeit, zu der der andere, der D-10, den Bahnhof verlässt. Er besteht aus 9 Wagen. Wobei es sich bei dem letzten um den Gepäckwagen handelt, der um die Jahrhundertwende herum gebaut wurde. Seine Wände sind aus Holz. Das Abteil des Zugführers befindet sich in der Wagenmitte. Der Zug ist hoffnungslos überfüllt. Er quält sich regelrecht aus dem Bahnhof. Die Leute stehen dicht gedrängt in den Gängen, sodass sich die Schaffner nur mit Mühe einen Weg durch den Zug bahnen können. Die Fahrkarten. Und dabei werden sie auch Bonomo und Carla begegnet sein. Die Fahrkarten. Scusi? I biglietti. Aber das gehört nicht hierher. Die Fahrkarten. Sondern zur zweiten Geschichte, auf die ich durch die erste gestoßen bin. Nächster Halt, Potsdam. Dann Brandenburg, Magdeburg, Braunschweig, Hildesheim, Hannover, Hamm, Dortmund, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Köln. So steht es im Fahrplan. In jeder dieser Städte hält der Zug. Oder sollte er halten. Aber in Potsdam hat er 5 Minuten Verspätung. Und in Brandenburg sind es schon 12. Schon da ist er, wie die Eisenbahner es nennen, aus dem Plan gefallen. Gründe. Die vielen Reisenden, die Weihnachten zu Hause verbringen wollen. Dazu Soldaten auf Heimaturlaub. Der Zug ist so überladen, dass es schwer ist, ihn wieder anzufahren, wenn er erst einmal zum Stehen gekommen ist. Was noch? Die Verdunklung. Aus Furcht vor Fliegerangriffen sind die Bahnhöfe verdunkelt, weshalb das Ein- und Aussteigen länger dauert als im Fahrplan vorgesehen. Und der andere Zug, der D-180? Um 23:45 Uhr sind wir auch losgefahren. Er kam mit ein paar Minuten Verspätung in Potsdam an, weil wir eine Baustelle passieren mussten. Bis Magdeburg hätten wir jetzt keinen Halt mehr gehabt. Normalerweise. Ja. Nun sind beide Züge auf der Strecke mit immer geringer werdendem Abstand voneinander. Es ist eine Art Wettrennen, das jetzt beginnt. Eine Aufholjagd, von der die Beteiligten nicht wissen, dass sie daran teilnehmen. Weder das Zugpersonal noch die Fahrgäste, die in den Schlafwagenkojen liegen, in den Abteilen sitzen oder in den Gängen und Vorräumen stehen. Unter der Decke glimmt ein blaues Licht, die Notbeleuchtung, von der die Züge als einziges erhellt sind. An den Fenstern ziehen die Dörfer, Wälder, Äcker und Seen vorbei. Es ist 3 Tage nach Neumond. Und das Wetter? Bei Brandenburg setzt der Nebel ein. Sogenannter Höhennebel, der von oben kommt. Er reichte bis zum Hauptsignal, ließ die Strecke aber frei. Eine Art Nebeldach, kann man sagen. Aber die Signale waren gut zu erkennen. Und Schnee, den Schnee nicht vergessen, der die Dunkelheit draußen ein wenig aufhält. 9 Grad minus. Wir hatten stets freie Fahrt. Wird Wernicke später bei seiner Vernehmung im Krankenhaus sagen. Die ganze Zeit. Und Lügen, die letzten 25 Kilometer. Brandenburg, Kirchmöser, Husterwitz, Kade, Blockstelle Belike, Bude 89, Gentin, Ost. Die Zeit, 22. Dezember, 30 Minuten nach Mitternacht. Da ich vor dem Signal in Kade halten musste, erhöhte sich die Verspätung auf 27 Minuten. Gustav Ernst, Lokführer des D10. Dann der Halt vor Block Belike. Alfons Stuck, Heizer des D10. Ja, mit 27 Minuten Verspätung liegt unser Zug auf der Strecke. Während der andere immer mehr aufholt. Frau Wusterwitz, steht das Vorsignal in Warnstellung und das Hauptsignal auf Halt. Aber noch bevor wir ran sind, gehen sie hoch, sodass ich gar nicht zum Bremsen komme, sondern mit voller Geschwindigkeit weiterfahre. Blockstelle Belike, noch 6 Kilometer. In dieser Nacht verläuft der Dienst völlig normal. Friedrich Löbel, Weichenwärter. Der D10 kommt heran und muss halten. 0.46 Uhr kann er weiter. Der D180 kommt kurz danach. Weil der D10 gerade erst in den Blockabschnitt eingefahren ist, steht das Signal für ihn auf Rot. Er hätte ebenfalls halten müssen, aber er fährt durch. Als ich das sehe, da gehen mir vor Entsetzen die Haare hoch. Ich reiß das Fenster auf und tute mit dem Signalhorn kräftig kurz, lang, kurz, kurz. Aber er reagiert nicht. Also rufe ich die Bude 89 an und sage, halt den D180 an, er hat das Signal überfahren. Bude 89. Als Löbels Anruf kommt, lasse ich gerade die Schranke für den D10 runter. Nun beeile ich mich natürlich. Otto Wustermark, Hilfsschrankenwärter. Ich greife mein Signalhorn, die Knallkapseln, die Handlaterne und renn raus. Zuerst kommt der D10. Als er durch ist, sehe ich schon den D180 und springe auf die Gleise. Er ist höchstens noch 200-300 Meter weg und kommt so schnell heran, dass ich gar keine Zeit mehr habe, die Knallkapseln zu legen. Deshalb gebe ich ihm bloß mit der roten Lampe Zeichen und springe dann zur Seite. Um ein Haar hätte er mich überfahren. 0.50 Uhr, noch 800 Meter zum Stellwerk Gentin, Osteingangs des Bahnhofs. Ich stehe gerade im Erker meines Stellwerks und sehe, wie der D10 rinkommt. Er fährt unter meinem Erker vorbei, als das Telefon klingelt. Heinrich Lebrecht, Weichenwärter im Stellwerk Gentin Ost. Es ist Löbel von Blockstelle Belike. Was? Sag ich? Der D180? Da sehe ich schon seine Lichter auftauchen. Dreh mich um und merke, dass der erste Zug, der D10, etwa 70 bis 80 Meter weiter stehen geblieben ist. Ich reiß die rote Warnlampe von der Wand, mach's Fenster auf und gebe dem D180 wie wild Signale, bis seine Lok am Stellwerk vorbei ist. Und dann halte ich mir die Ohren zu. Ja, ich hab mir die Ohren zugehalten und weggeguckt. Runter auf meine Stiefelspitzen. So stand ich am Fenster. Sagt Liebrecht. Aber Stuck und Ernst, haben die nicht was ganz anderes gesagt? Wir sind bestimmt noch 100 Meter vom Stellwerk entfernt, als ich plötzlich durch die Vorderscheibe rote Signale bemerke. Also doch. Ja, Stuck ruft. Halt, da winkt einer mit rotem Licht. Sofort stoppen. Also setze ich die Schnellbremse in Tätigkeit und benutze zur Verstärkung noch den Sandstreuer. Wir laufen am Stellwerk vorbei und kommen dann zum Stehen. Das ist der Moment, den man einfrieren möchte. Die Sekunde davor. Der Zug steht im Bahnhof. Unter der Decke glimmt das blaue Licht. Die Leute dösen vor sich hin. Die Stadt draußen liegt im Dunkeln. Noch ist alles in Ordnung. Und im nächsten Moment ist es das nicht mehr. Ich habe die Hand noch auf der Bremse liegen, als es einen gewaltigen Schlag gibt. Ich knall mit dem Kopf gegen die Rückwand vom Führerhaus und dann schmeißt es mich wieder nach vorn. Gleich danach kletter ich raus, renne nach hinten. Der andere Zug ist in unseren Packwagen gedonnert. Seine Lok ist auseinandergerissen. Unsere letzten Wagen sind ein einziger Trümmerhaufen. Drüber hängt eine riesige Dampfwolke. Ich stehe da. Und wie ich da stehe, merke ich, die Stille. Es ist ganz still. So still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. So still, wie ich es noch nie gehört habe. Ich denke schon, es wird in meinem Kopf geplatzt, ich bin taub, als ich das Jammern höre. Es kommt aus dem Trümmerhaufen, der eben noch unser Zug war. Zuerst leise, dann lauter. Einer kriecht auf allen Vieren aus den Trümmern hervor, richtet sich auf und fängt quer über die Schienen davon. Unter einem umgekippten Wagen ragt der Arm eines Mannes hervor. Ich sehe am Handgelenk seine Uhr und die Uhrzeit. Warten Sie, rufe ich. Hol sie da raus und wundere mich, wie ich ziehe, das so leicht geht und ziehe und hab den Arm in der Hand. Es wurden sofort benachrichtigt. Der Reichsführer SS, der Regierungspräsident in Magdeburg, die Landeskriminalpolizeistelle, der Landrat, der Kreisleiter, der Bürgermeister, sämtliche Ärzte, Krankenhaus, Krankenwagen vor Ort, der örtliche technische Notdienst, der technische Notdienst Magdeburg, sämtliche Ärzte, Krankenhaus und Krankenwagen in Burg, sämtliche Ärzte und Sanitäter in Schönhausen, sämtliche Ärzte und Sanitäter in Kirchmöser, die geheime Staatspolizei Magdeburg, die höheren SS und Polizeiführer Mitte, Hannover. Der Schwarze Weg heißt nur Weg, ist aber eine richtige Straße, die sich am Bahnhof und an den Schienen entlang zieht. Dort hielten die Kranken- und Leichenwagen. Sie fuhren die ganze Nacht und den ganzen nächsten Vormittag. Vom Schwarzen Weg in die Bahnhofsstraße, bei Lignus bogen sie in die Brandenburger ein und nach etwa 300 Metern kamen sie auf die Berliner Chaussee und dann lag rechts schon das Krankenhaus. Die Krankenwagen bogen in den Hof ein, während die Leichenwagen weiterfuhren zur Turnhalle, die ebenfalls an der Chaussee lag und als Leichenhalle diente. In einem der Wagen lag Carla Kleiss und in dem anderen Giuseppe Buonomo. Aber das wusste ich da noch nicht. Ihre Geschichte schlief noch im zweiten Ordner. Noch ging es nur um das Unglück. Warum hatte der D-180 die Signale überfahren? Haben wir doch gar nicht. Und warum hatte der D10 plötzlich gehalten? Det kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber dann sagt er es doch. Die erste Vernehmung von Lebrecht fand noch am selben Tag statt. Otto Wagner, Kriminaloberassistent. Am Vormittag des 22. Dezember in einem Dienstzimmer des Bahnhofs Gentin. Adolf Heinze, Kriminalassistent. Beide sind am Morgen aus Magdeburg gekommen. Herr Lebrecht, wo war der D10, als Sie dem D180 Haltesignal gegeben haben? Der war schon vorbei. Vorbei am Stellwerk? Ja, in Richtung Station. Stuck, der Heizer des D10, sagt aber aus, dass er noch 100 Meter vorm Stellwerk war, als er von dort Haltesignale bekommen hat. Von mir nicht. Von wem sonst? Kann es nicht sein, dass Sie den D10 mit dem D180 verwechselt haben? Nee. Kommt ja nicht in Frage, dass ich plötzlich schuld sein soll. Nee, so nicht. Nicht mit mir. Am nächsten Tag wird er ein zweites Mal vernommen. Diesmal ist Stuck dabei. Ende Januar, also fast einen Monat danach, werden Heinze und Wagner dem Staatsanwalt die Vernehmung schildern. Stuck ist ein Mann von beinahe 2 Metern und trägt eine Joppe, die vorn offen steht. Auf der Stirn hat er ein Pflaster. Lebrecht erschrickt, als er ihn sieht, setzt sich neben den Ofen und schaut auf den Boden. Zuerst befragen wir Stuck. Ich bleib dabei. Wir haben vorm Stellwerk Haltesignal bekommen. Nun, Herr Lebrecht. Wenn Stuck das so sagt, warum sollte er lügen? Was? Da hätten Sie Stuck sehen sollen. Sein Kopf läuft rot an. Ich denke, jetzt stürzt er sich auf Lebrecht und stell mich dazwischen. Aber Stuck schüttelt bloß den Kopf und sagt etwas. Die vielen Toten. Ja, die vielen Toten. Und dann fängt er an zu weinen. Lebrecht sitzt mucksmäuschenstill auf seinem Stuhl und stiert vor sich hin. Dann nehme ich Stuck am Arm und führe ihn raus. Also, Herr Lebrecht? Ich kann mir das nur so erklären, dass ich durch die Verdunklung nicht erkannt habe, dass der D10 doch noch nicht vorbei war. Draußen schüttelt Stuck meine Hand ab. Er geht vor bis ans Ende des Bahnsteigs, blickt sich um und sagt, wo ist das Krankenhaus? Er sieht zum Fürchten aus. Ich denke an Wernicke und Krollmann, die schwer verletzt aus ihrer Lok gezogen worden sind und im Krankenhaus liegen. Und dass er womöglich daran denkt, sie zur Rede zu stellen. Wieso, frage ich deshalb. Mein Kopf. Ihr Kopf? Ich will wissen, wo er hingebracht wird. Verstehe ich nicht. Wenn er mir vom Hals getrennt wird. Ach, das Krankenhaus liegt da hinten. Und zeige vage über die Dächer. Da hinten? Ich nicke. Na gut. Ich glaube, er hätte ihn erschlagen, wenn er gewusst hätte, was wir wussten. Nicht Lebrecht, der aus Angst gelogen hatte, sondern Wernicke. Ich weiß nichts. Ich kann mich nicht erinnern. Ich entsinne mich nicht. Aber wenn man ihm vorhält, dass die Signale auf Rot standen, entsinnt er sich plötzlich doch. Grün. Sie standen auf Grün. Das ist so sicher wie der Arm in der Kirche. Herr Wernicke, das kann nicht stimmen. Wieso nicht? Weil die Zeugen etwas anderes sagen. Welche Zeugen? Löbel von Block Belicke. Ach, der. Er sagt, dass die Signale auf Rot standen. So? Sagt er? Ja. Na und? Sie müssen doch wissen, dass Sie unmöglich freie Fahrt haben konnten, solange sich ein anderer Zug im Blockabschnitt befand. Also, ich stehe auf dem Standpunkt. Solange Signale durch Menschen bedient werden, können diese Menschen Irrtümer bei der Bedienung unterlaufen. Wollen Sie damit sagen? Ich will gar nicht. Aber es ist klar, er will doch. Er will die Schuld auf den Blockwärter von Belicke schieben. Auf Löbel. Doch der ist fein raus. Denn noch in der Unglücksnacht ist der für Sicherheitsfragen zuständige Reichsbahninspektor Wieland zur Blockstelle Belicke gefahren. Ich kam ungefähr um 2 Uhr morgens dort an. Das Signal stand noch immer auf Halt. Kann es nicht sein, dass Löbel das Signal nach Passieren des D180 auf Halt zurückgestellt hat? Nein, das kann nicht sein. Sie müssen wissen, dass die verschiedenen Blöcke durch ein System von elektrischen Tastensperren miteinander verbunden sind. Ohne größere Manipulationen, die, das betone ich ausdrücklich, nicht stattgefunden haben, ist das völlig unmöglich. Sein schriftlicher Bericht lag am 15. Januar vor. Am nächsten Tag gingen wir wieder ins Krankenhaus, um Krollmann und Wernicke Wielands Aussage vorzuhalten. Aber es änderte sich nichts. Krollmann wollte sich nicht erinnern und Wernicke blieb bei seiner Aussage. Und wenn er keine Lust mehr hatte, sagte er: Ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Mein Kopf tut auch weh. Und wenn er seine Aussage unterschreiben sollte, hielt er uns seine bandagierten Hände hin. Geht doch nicht. Er lag auf dem Rücken im Bett, hob die Hände und grinste. Das war tagsüber. Aber nachts, sagte die Stationsschwester, nachts lag er wach, den Kopf zum Fenster gedreht und horchte auf die Züge. Der Prozess gegen Wernicke, Krollmann und Lebrecht fand im Juni 1940 in Magdeburg statt. 4 Sekunden. In einer Verhandlungspause trafen Wagner und Heinze den Sachverständigen Wieland. Was meinen Sie damit? Sie sprachen über Lebrecht, der aus Versehen den falschen Zug gestoppt hatte. Ich habe nachgerechnet. Der D10 war noch 100 Meter vom Stellwerk entfernt, als Stuck das Haltesignal bemerkte. Der Zug hatte eine Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Hätte er das Stellwerk 4 Sekunden früher erreicht oder hätte Lebrecht das Signal 4 Sekunden später gegeben, wäre er am Stellwerk vorbei gewesen. Dann hätte Stuck das Signal nicht gesehen, der D10 wäre weitergefahren. Lebrecht hätte den richtigen Zug gestoppt und es wäre nicht das Geringste passiert. Da sind sie, die 4 Sekunden. Kommen Sie, die Verhandlung geht weiter. Wernicke erhielt eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren, während Krollmann und Lebrecht freigesprochen wurden. Es war schon dunkel vorm Fenster. Ich schloss die Akte, ging ins Treppenhaus und zündete mir eine Zigarette an. Seit ich von den 4 Sekunden gelesen hatte, dachte ich an den Zufall. Oder besser an dieses: Was wäre, wenn? Hätte sie den Begabten nicht kennengelernt? Wäre Wernicke nicht die Verantwortung für die D-Zug-Lok übertragen worden? Oder hätte Lebrecht nicht die Nerven verloren? Herr van der See? Es war eine unendliche Kette von Möglichkeiten, die sich dahinter auftat. Herr van der See. Ja? Wir schließen in einer halben Stunde. Wie? Pünktlich um 6. Aber der zweite Ordner. Bis dahin hatte ich noch keinen einzigen Blick in den zweiten Ordner geworfen. Ich ging in den Lesesaal zurück, Kaufhaus Lignus, Brandenburger Straße, schlug ihn auf und bin schon nach ein paar Seiten auf den Namen Lignus gestoßen. Rechnung an die Bahnhofskasse Gentin, ein Hemdchen für Carla Kleiss, ein paar Schuhe, ein paar Strümpfe, ein Kleid, ein Wintermantel, Summe. Die Lieferung erfolgte durch Boten. Lignus, das war das Kaufhaus, in dem meine Mutter eine Lehre gemacht hatte. Und unwillkürlich hatte ich gedacht, dass sie die Frau gekannt haben könnte. Dass vielleicht sie es war, die die Kleidungsstücke ins Krankenhaus gebracht hatte. Wem, wenn nicht dem Lehrmädchen, erteilte man einen solchen Auftrag? Es war im Januar 40, sie war damals 17. Und Carla war, heute weiß ich es, auf den Tag genau 2 Jahre älter als Sie. Herr van der See. Moment. Es ist 17:45. Wenn Sie wollen, können wir Ihnen gerne Ablichtungen machen. Sie notieren die Seiten, die Sie brauchen, auf einem Zettel. Wir nehmen sie auf Film und machen davon Abzüge. Aber das dauert ein paar Tage. Ein paar Tage? 1-2 Wochen. Aber dann wurden 3 daraus. 3 Wochen. Am Abend fuhr ich nach Gentin und übernachtete im Hotel zur Brücke. Gegenüber lag der Park, durch den wir im Januar 60 zum Bahnhof gegangen waren. In der einen Hand hatte sie den Koffer gehalten, in der anderen den Geigenkasten. Und in ihrer Tasche hatten die Briefe mit seiner neuen Adresse gesteckt. Thomas! Es war morgens um 6, noch dunkel. Die Luft roch nach Ruß, nach kaltem Eisen und Schnee. Nun geh doch ein bisschen schneller. Das ist jetzt Wie lange her? Thomas! Das Kaufhaus Lignus gibt es nicht mehr. Der Name ist verschwunden, aber das Haus steht noch. Am nächsten Morgen ging ich daran vorbei und sah, dass darin eine Kaufhalle eröffnet hatte. Ein riesiger Ramschladen mit großen Wühltischen. Aus den Lautsprechern dudelte die Weihnachtsmusik bis auf die Straße. Am Mittag fuhr ich nach Frankfurt zurück. Und am 22. Dezember, dem Jahrestag des Unglücks, kam der Brief mit der Akte Kleis. An die Reichsbahndirektion Düsseldorf. Über 100 Seiten. An die Reichsbahndirektion Berlin. Briefe, Bittgesuche und Protokolle. An die geheime Staatspolizei. Abschrift. Beglaubigte Abschrift. Giuseppe Buonomo, Richard Käuper. Käuper. Wer ist Richard Käuper? Es war so. Carla Kleis hatte zusammen mit dem Italiener Giuseppe Buonomo im Nachtzug von Berlin nach Düsseldorf fahren wollen, als sich das Unglück ereignete. Er war auf der Stelle getötet worden, während sie schwer verletzt aus den Trümmern gezogen wurde. Mein Kind, wie heißen Sie? Und da hatte sie gesagt, Buonomo. Wie? Carla Buonomo. Und war dabei geblieben. Frau Buonomo, guten Morgen. Bis am 3. Januar 1940 Carlas Tante, guten Abend, Frau Buonomo, eine Frau Wesemann, nach Gentin kam und die Camouflage aufgedeckt wurde. Mein Kind, was sollte das? Können Sie mir das erklären? Im Januar fuhr ich nochmal nach Gentin. Wieder wohnte ich im Hotel zur Brücke. Von der Werft am Kanal, der sich hinter dem Park entlang zieht, drang Tag und Nacht das Hämmern herüber. Am Abend ging ich durch die Brandenburger Straße an der Kaufhalle vorbei und über den Innenstadtring hinweg zur Berliner Chaussee. Vorm Krankenhaus blieb ich stehen, schaute an dem roten Klinkerbau hoch und dachte daran, dass dort oben, hinter einem der Fenster, diese seltsame junge Frau gelegen hatte. Bericht an die Krankenhausleitung. Soviel ich verstanden habe, hat Fräulein Kleis den Italiener, der Vertreter war, nach Berlin begleitet. Auf die Frage, warum sie sich als seine Frau ausgegeben habe, sagte sie, sie sei mit ihm vor kurzem in England getraut worden. Auf meinen Einwand hin, dass dies angesichts der Tatsache, dass sich unser Vaterland mit England im Krieg befindet, wohl ein Ding der Unmöglichkeit sei und dass Buonomo bereits verheiratet war, brach sie in Tränen aus und sagte dann, sie sei bewusstlos gewesen, als sie nach ihrem Namen gefragt wurde. Das wäre eine Erklärung. Das heißt, wenn sie es gewohnt war, sich als Frau Buonomo auszugeben, in Hotels beispielsweise. Aber warum ist sie später dabei geblieben? Und warum hatte sie sich nicht bei ihrer Tante gemeldet? Am 3. Januar hatte Frau Wesemann herausgefunden, dass Carla im Gentiner Krankenhaus liegt. Sie fährt nach Düsseldorf zurück, Neuss, 5. Januar 1940, und zwei Tage danach trifft eine Karte in Gentin ein, an die Auskunftsstelle Zugunglück. Meine Braut, Fräulein Carla Kleis, soll sich unter den Verletzten des Zugunfalls dort befinden. Da ich nichts von ihr gehört habe, bin ich in größter Sorge und bitte um Nachricht, welcher Art die Verletzungen sind. Sie ist 19 Jahre alt, hat eine kleine zierliche Figur, schwarzes langes Haar und trägt einen Verlobungsring mit den Initialen R.K.-C.K. Käuper ist also Carlas Verlobter. Mit vorzüglicher Hochachtung, Richard Käuper. Eine junge Frau und zwei Männer. Eine einfache Betrugsgeschichte. So sah es zunächst aus. Aber dann las ich die Karte ein zweites Mal. Wieso schrieb er, sie soll sich unter den Verletzten befinden? Hatte ihm Frau Wesemann denn nichts von ihrem Besuch bei Carla erzählt? Und warum schickte er eine Karte, anstatt selber herzukommen? Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen? 18. Dezember 39. Liebster Richard. Mein Herzblatt, mein einziger. Carla Kleis, Giuseppe Buonomo, Richard Käuper. Was war das für eine Geschichte? Heute, sehr verehrte Frau Dr. Burkhardt, weiß ich, was ich damals nicht wusste. Dass Sie seit September 37 verlobt waren und im Juli 38 einen Ausreiseantrag nach Argentinien gestellt hatten. Richard Keuper war Kaufmann. Er arbeitete im Geschäft seiner Eltern, einer großen Futtermittelhandlung, aus der sie Anfang 39 hinausgedrängt wurden. Nun war er arbeitslos, ohne jede Chance auf eine neue Anstellung. Ich sehe die ruhige Straße mit den Gründerzeithäusern, in der er in jedem Januar 40, von dem hier die Rede ist, wohnte. Sie beginnt hinter dem ehemaligen Stadtgraben und läuft schnurgerade auf den sogenannten Nordkanal zu, an den sich der Park mit einem von hohen Bäumen umgebenen Teich anschließt. Als ich ein Vierteljahr später dorthin kam, dachte ich, dass Richard und Carla dort spazieren gegangen sind in diesem Park, der nur eine Minute von Richards Wohnung entfernt lag, und dass sie auf diesen Teich geschaut haben. Er war einer der Orte, die sie aufgesucht haben. Und die anderen? Die Rheinwiesen? Das Café Dressler in der Altstadt? Der Volksgarten in der Nähe der Oberbilker Allee, in der Carla wohnte? Aber klar ist, dass es immer weniger wurde, wo sie zusammen hingehen konnten. Und dass es nach der Anordnung des Polizeipräsidenten vom 29. November 38, dem sogenannten Judenbann, der Juden die Benutzung bestimmter Straßen, Plätze, Anlagen und Gebäude sowie den Besuch sämtlicher Theater, Kinos, Kabaretts, öffentlicher Konzert- und Vortragsräume, Museen, Bibliotheken und Sportplätze bei Strafe verbot, praktisch keinen Ort mehr gab. Im August 39 emigriert Carlas Vater nach London, während sie noch immer auf das Visum nach Argentinien warten. Am 1. September beginnt der Krieg. Von nun an ist es Juden verboten, sich abends nach 8 auf der Straße zu zeigen. Sie sind eingeschnürt. Das heißt, Richard ist es, während Carla sich frei bewegen kann. Mein Schätzelchen, mein Herzblatt, mein Geliebter. Und irgendwann in diesem Herbst 39 müssen sie beschlossen haben, dass sie wegfahren soll. Für ein paar Wochen woanders hin. Das, liebe Frau Dr. Burkhardt, ist es, was sich aus den Akten ersehen lässt. Bin ich und bleibe ich. Die Reise. War das Ihre Idee oder seine? Herrn Richard Keuper, Hauptpostlager in Düsseldorf. Lieber Richard, zu 99% fahre ich heute Abend. Bitte sei nicht böse, wenn ich dir erst von Berlin aus schreibe. Es dauert ja nicht lange. 4 Wochen sind schnell um. Beginnt damit die Geschichte? Mit diesem Brief, der auf den 11. November 39 datiert ist? Und wenn ich doch erst morgen fahre, sehe ich zu, dir nochmal zu schreiben. Ist Post für mich da? Ihren Ausweis. Sind Sie das? Ja. Hier. Danke. Ja, mit diesem Brief, dem ersten einer ganzen Reihe von Briefen, die Keuper später der Reichsbahn ausgehändigt hat. Er wird ihn am Abend auf der Treppe des Postamts gelesen haben. Und da es nur ein Brief war, den er erhielt, wird er daraus geschlossen haben, dass sie schon weg war und nach Hause zurückgekehrt sein. Rund 10 Kilometer zu Fuß, um das Geld für die Straßenbahn zu sparen, durch das verdunkelte Düsseldorf, über die dunkle Rheinbrücke und durch das verdunkelte Neuss. In seiner Tasche steckte Carlas Brief und er wird daran gedacht haben, dass sie jetzt mit dem Italiener im Zug saß. Mein Schätzelchen, mein Herzblatt. Mein Geliebter. Oder wusste er zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts von Buonomo? Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst? Berlin, 13. November. Mein liebster Richard, du glaubst gar nicht, wie schwer mir die Trennung fällt. Aber wir müssen klug und vernünftig sein. Verlebe den Samstag und Sonntag gut. Morgen schreibe ich dir wieder. Meine Adresse? SW11, hauptpostlagernd. 5. Dezember. Bekam heute, Mittwoch, Telegramm und 2 Karten von dir. Ich habe gestern bis 10 Uhr an der Post gewartet und war sehr deprimiert, als ich hörte, dass die Leitung gestört ist. Aber heute Abend freue ich mich und rufe an, um endlich wieder deine Stimme zu hören. Hier war auch mieses Wetter. Heute ist es schön, nur kalt. Ich hab dich lieb und werde dich immer lieben. Einlage 5 Reichsmark. Doch, er wusste davon. Er wusste von Bohrnummer. Ist Post für mich da? Ihren Ausweis. Mein Herz allerliebster, ich hatte eine kleine Grippe, die aber soweit vorbei ist. Das Schlimmste war, dass ich 2 Tage nicht zur Post gehen konnte, weil ich das Bett hüten musste. Hab ein Kostüm, die dunkelblau, zum Schneider gebracht. Nächsten Samstag ist es fertig. Und eben habe ich mir einen Knirps gekauft. Sehr teuer. Ich würde das Geld weglegen für die Reise, aber B geht überall mit und bezahlt selbst. Einlage. 7 Reichsmark. Er wusste, dass sie mit dem Italiener in Berlin war und dass das Geld, das sie ihm schickte, von ihm stammte, dass er es ihr zusteckte oder dass sie es von dem Geld, das er ihr für kleine Besorgungen gab, abzweigte. Lieber Richard, Herz allerliebster, Richard, mein Herzblatt, mein Näschen, das ich so liebe. Kiffer. Mit vielen Küssen sehe ich mir das Bild an, wo wir beide zusammen sind. Ich denke Tag und Nacht an dich. Ich denke jede Minute an dich. Dove fai, Carla? Dove sei stata, Carla? Wer war dieser Mann? Nichts über ihn. Kein Brief, keine Beschreibung. Nur der Name. Buonomo Giuseppe. Alter 44, Beruf Vertreter, Wohnort Neapel, verheiratet. Das ist alles, was die Akte über ihn hergibt. Aber Vertreter, wofür? Womit handelte er und woher kannte ihn Carla? Verdeckte Vernehmung, 7. Januar 40. Nach einer Lehre als Zuschneiderin im Textilspezialhaus Spieker und Co. Düsseldorf, Grabenstraße 13-17, war die Kleis in der Kostümabteilung des Schauspielhauses tätig. Im Juni 38 ist meine Mutter gestorben. Deshalb habe ich beim Theater gekündigt und meinem Vater den Haushalt geführt. Nach seiner Abreise habe ich aushilfsweise bei Fräulein Spieß gearbeitet, einem Putzsalon in der Viktoriastraße. Signorina? Ja? Ich suche etwas. Die Viktoriastraße führt auf den Bahnhof zu. Vielleicht ist er auf dem Weg zum Bahnhof an dem Laden vorbeigekommen und eingetreten, um ein Geschenk für seine Frau in Neapel zu kaufen. Und vielleicht hat ihm das Mädchen gefallen und er hat sie gefragt, was sie am Abend vorhabe. Signorina? Es gibt kein Bild von ihr, nur Käupers Beschreibung. Klein, zierliche Figur, schwarze Haare. Aus dem verunglückten Zug geborgenes Handgepäck. Aber dann gibt es noch etwas. Ein kleiner brauner Koffer aus Hartpappe, ein roter Pullover, zerrissen, ein grüner Schal, ein metallener Klappspiegel, ein Buch, Hass und Liebe, ein Fläschchen Altlavendel, 2 kleine rote Kämme, ein einzelner Damenschuh, Pumps, rot, Marke Femina, Größe 7. Die Dinge, mit denen sie sich umgab, hatten leuchtende Farben. Ihr Pullover war rot, ihr Schal grün. Auf hochhackigen roten Schuhen stand sie im Putzsalon Fräulein Spieß, Viktoriastraße. Vielleicht war es ein Samstagnachmittag. Die anderen Mädchen machten sich schön für den Abend und sie hatte nichts vor, weil sie mit Richard nirgends mehr hingehen konnte. Signorina? Heute Abend? Oder war er ursprünglich ein Bekannter von Richard? Ein Geschäftsfreund aus der Zeit, als er noch Geschäftsfreunde hatte. Ein Getreidehändler vielleicht, den er gebeten hatte, sich um Carla zu kümmern, weil er es selber nicht mehr konnte. Und hatte sich die Sache dann in eine Richtung entwickelt, die er nicht voraussehen konnte? Er war 17 Jahre älter als sie und Bonomo 8 Jahre älter als Käuper. Tatsache ist, dass sie voneinander wussten. Käuper wusste von Bonomo und Bonomo von Käuper. Bleibe ich ganz und gar und für ewig. 8 Briefe. Das heißt 8, die der Akte beilegen. Aber es waren viel mehr. Sie fragt, ob Richard etwas von ihrem Vater gehört hat. Oder kommen aus England keine Briefe mehr? Erwähnt die Krippe, das blaue Kostüm, den Knirps. Aber kein Wort darüber, wo sie in Berlin wohnt und was sie dort tut. Oder höchstens... Höre auf dem Reisegrammophon, das ich dabei habe. Weißt du das von Fati? Unsere Platten. Und er schreibt... Beilage 7 Mark. Dass sie zurückkommen soll. Beilage 5 Mark. Dass sie kein Geld mehr schicken soll. Beilage 6 Mark. Und dass er es nicht mehr aushält. Und dass er, wenn sie nicht gleich zurückkommt, sofort nicht mehr schreiben wird. Überhaupt nicht mehr. Worauf sie antwortet... Ich glaube, mein Richard wird nie vernünftig. Versteh doch, dass ich alles versuche, bald bei dir zu sein. Sie schreibt B. wenn sie Bonomo erwähnt. Wie um Richard nicht durch die Erwähnung des Namens zu kränken. Dann aber... Denke nur nicht, dass er es gut bei mir hat. Du hast oft gesagt, kein anderer Mann ließe sich gefallen, was du dir von mir gefallen lässt. Aber du müsstest sehen, wie ich es mit B. mache. Wodurch sie ihm wohl, ohne es selbst zu merken, die Stelle einräumt, die früher Richard inne gehabt hat. Dann wieder... Bitte, bitte. Wenn du mich lieb hast, warte noch etwas. Das sind die 4 Wochen längst um. Und dann ist es der 15. Dezember, der vorletzte Brief. Ich habe heute gesagt, ich wollte ein paar Tage nach Düsseldorf fahren zu dir. Und da sagte er, es wäre gut und er führe mit. Oder er würde dir Geld schicken, damit du herkommen kannst. Gefei, Carla. Doch das kann er nicht. Selbst wenn er wollte, könnte er nicht. Herrn Richard Israel Käuper, haben Sie sich auf dem Arbeitsamt einzufinden? Seit dem 1. Dezember wird er im Rahmen des sogenannten jüdischen Arbeitseinsatzes zu Straßenbauarbeiten herangezogen. 9 Stunden am Tag. Nun kann er erst recht nicht mehr weg. Ohne eine Sondererlaubnis kann er die Doppelstadt nicht verlassen. Er ist in Düsseldorf Neuss gefangen. Mein liebster Richard. Und da kommt sie nach Düsseldorf. Eintreffe 22. Dezember, Freitagmorgen 8.03 Uhr. Und gräme dich nicht, wenn B. mitkommt. Bleibe ich doch ganz und gar deine Braut. Und in diesem letzten Brief endlich ihr Absender. Nicht wie sonst Berlin SW 11 Hauptpostlagern, sondern Pension Behnke, Saarlandstraße 15, Vorderhaus, 3. Stock. Wenn ich wüsste, wo sie gewohnt haben, wüsste ich dann nicht auch ein bisschen mehr über sie? Deutschlandhaus, Bibliothek. Aber die Straße war nicht im Stadtplan verzeichnet. Ich habe eine Frage. Haben Sie alte Stadtpläne? Aus welchem Jahr? 1939. Die Saarlandstraße heißt heute Stresemannstraße. Im Norden stößt sie an den Potsdamer Platz, im Süden ans Hallische Ufer. Nicht weit davon lag das Haus, in das mich meine Mutter 1960 nach unserer Abreise von Gentin gebracht hatte. Der Begabte, der Mann, der ihr die Briefe geschrieben hatte, öffnete uns die Tür. Er nahm ihr die Geige ab und führte uns in ein Zimmer, in dem überall Blumen standen. Er hatte sie über sämtliche Vasen, Töpfe und Gläser der Wohnung verteilt, sodass es darin wie in einem Blumengeschäft roch. Aber ein Vierteljahr danach nahm er ein Engagement in Amerika an und wir sind in eine andere Wohnung gezogen. Sie und ich allein. Das Haus, in dem die Pension Benke lag, steht noch. Ein vierstöckiger Bau mit zwei Reihen vorspringender Erker. Ich kam am Abend dorthin. Im dritten Stock brannte Licht. Eine junge Frau trat ans Fenster, schaute herunter und trat wieder ins Zimmer zurück. Ich wartete eine Weile und ging weiter. Denselben Weg, den Carla und Buonomo vor 60 Jahren gegangen sein müssen. Sie kamen am Anhalter Bahnhof vorbei, am Haus Vaterland, bogen nach links ab und sahen dann die weiß gestrichenen Stufenkanten des Potsdamer Bahnhofes, die in der Dunkelheit herüberleuchteten. Und plötzlich dachte ich, dass es auch ganz anders gewesen sein könnte. Richard? Carla? Hast du was von Argentinien gehört? Ja. Da sie nirgends mehr hingehen konnten, werden sie sich bei ihm getroffen haben. In seiner Wohnung in der Nähe des ehemaligen Stadtgrabens. Sie hatten den Ausreiseantrag im Juli 38 gestellt. Er liegt ebenfalls bei der Akte und trägt die Unterschrift des Vizekonsuls Heriberto Denker. Seither war über ein Jahr vergangen. Inzwischen hatte der Krieg begonnen. Und damit war ihre Chance, das Visum noch zu erhalten, auf null gesunken. Ich habe da jemanden kennengelernt, der sagt, er könnte uns helfen. Hast du gehört? Und was will er dafür? Er sagt, wenn ich mit nach Berlin käme. Bist du verrückt? Vielleicht handelte Buonomo nicht mit Getreide, sondern mit Pässen. Vielleicht war das die Erklärung. Kommt gar nicht in Frage. Kommt gar nicht in Frage. Aber dann hatte er doch eingewilligt. Oder Carla hatte die Sache von sich aus betrieben. 4 Wochen sind keine Zeit. Dann wäre es genau umgekehrt gewesen. Nicht er schickte sie weg aus Sorge, sie könnte die Einschnürung nicht mehr ertragen, sondern sie fuhr aus Angst um ihn, weil sie darin die einzige Chance für ihn sah, aus Deutschland herauszukommen. Wir müssen klug und vernünftig sein. Doch dann in Berlin. Buonomo geht mit Richards Passbildern von einer Adresse zur anderen. Aber die Leute, die ihm früher bei der Beschaffung von Papieren geholfen haben, wohnen nicht mehr da. Sie sind aufgeflogen, untergetaucht. Oder weigern sich plötzlich. Giuseppe? Domani. Lieber Richard, müssen wir noch etwas warten? Domani, Carla. Liebster Richard. Domani. Liebster Richard, eintreffe. Es war kurz nach 23 Uhr, als sie den Bahnhof erreichten. Sie gingen durch die Schalterhalle, durch die Sperre und stiegen in den Zug, der auf Gleis 2 bereitstand. Pünktlich um 23.15 Uhr verließ der Zug den Bahnhof. Und genau 98 Minuten danach geschah das Unglück. Die Abendausgabe, bitte. 22. Dezember 1939. 19 Bombenanschläge in England. Erfolgreicher Luftkampf im Westen. Furchtbares D-Zug-Unglück in Genthin. 70 Tote und 100 Verletzte? War es so? Mit tiefer Erschütterung nimmt das deutsche Volk, jeder einzelne Volksgenosse, 2 Tage vor dem Weihnachtsfest, das gerade auch im Krieg ein Fest der Familie. Erfuhr er aus der Zeitung davon? Bisher 44 Opfer identifiziert. Heinrich Schillberg, Erwin Strauß, Walter Fiete, August Lemke, Edmund Schell. Sonnabend, 23. Dezember. Die Abendausgabe. Weihnachtsansprachen Volksdeutscher im Rundfunk. 2 französische Jäger abgeschossen. 132 Tote und 109 Verletzte. Peter Esser, Heinrich Drossert, Hans Hering, Andreas Liebert. Carla ist nicht dabei. Die Abendausgabe. Auch am 27. Dezember nicht, dem Tag nach Weihnachten, als die Zeitungen wieder erscheinen und die Zahl der Toten mit 196 angegeben wird. Otto Bethke, Hildegard Müller, Alois Engels. Carla ist nicht dabei. Aber Buonomo. Giuseppe. Buonomo. Und nun beginnt die Schweigezeit, die Zeit, über die nichts in der Akte steht. Ich weiß nicht, was Käuper in dieser Zeit getan hat. Aber ich nehme an, dass er in die Oberbilker Allee gegangen ist, zu Frau Wesemann, Carlas Tante. Was wollen Sie denn hier? Ja, das wäre die Erklärung. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht herkommen sollen. Sie hatte Angst. Die Nachbarn, ihre Schwester war mit einem Juden verheiratet gewesen, der nach London emigriert war. Ihre Schwester ist tot, aber ihre Nichte, die Halbjüdin, wohnte bei ihr. Und jetzt auch noch Käuper. Gehen Sie! Aber dann muss sie ihn doch hereingelassen haben. Und irgendwie ist es ihm gelungen, sie davon zu überzeugen, dass sie nach Gentin fahren muss. Weil das die einzige Möglichkeit war, herauszufinden, was mit Carla passiert war. Und nach ihrer Rückkehr hat sie ihm berichtet. Aber bitte lassen Sie mich da raus. Ich habe sie nicht gesehen. Von mir wissen Sie nichts. Deshalb diese seltsame Karte. Meine Verlobte soll sich unter den Verletzten des Zugunglücks dort befinden. Er weiß es genau, aber aus Rücksicht auf Frau Wesemann tut er so, als sei das bloß eine Vermutung. Aber wusste er auch, dass sich Carla als Buonomos Frau ausgegeben hat? Hatte sie ihm auch davon erzählt? Wenn, dann schluckte er es herunter oder hielt es für eine ihrer Launen. Oder er sah darin die Notwendigkeit, in eine andere Identität zu schlüpfen. Herein. Ich komme wegen des Zugunglücks. Da sind Sie hier falsch. Er weiß jetzt, dass er selbst nach Gentin fahren muss. Ja? Ich komme wegen des Zugunglücks. Aber doch nicht hier, Mann. Aber wie? Er darf die Stadt nicht verlassen. Er hat kein Geld für die Fahrkarte. Endlich gerät er an einen Reichsbahn-Oberinspektor Winterberg, der ihm rät, einen Antrag zu stellen. Einen Antrag auf einen Freifahrschein und auf Unterbringung für eine Nacht in Gentin. Und Sie meinen... Aber ja, wenn Sie mit dem Fräulein verlobt sind. Wir haben ja schon das Aufgebot bestellt. Sie wollten heiraten, sowie die Einreisegenehmigung für Argentinien vorliegt. Also zurück nach Neuss, wieder 10 Kilometer zu Fuß, zum Standesamt. Herein. Ein Herr Kleinschmidt. Er bestätigt, dass das Eheaufgebot am 12. Dezember 1938 beantragt wurde. Und dann fügt er hinzu, zur Heirat ist es aus irgendwelchen Gründen bisher noch nicht gekommen. Es kann jedoch bescheinigt werden, dass ein berechtigter Anspruch vorliegt. Käuper ist Jude. 5. Januar 1940. An die Reichsbahndirektion Wuppertal. Stelle ich hiermit den Antrag, mir eine Fahrkarte... um gegebenenfalls für eine Überführung meiner Braut in ein Düsseldorfer Krankenhaus Sorge zu tragen. Anbei eine Bescheinigung des Standesamtes Neuss sowie ein Bild. Welches ich gütlich zurückerbitte. Ein Bild von Carla und sich, das der Akte nicht beilegt. Nicht mehr. Während die Briefe, die nun hinter seinem Rücken gewechselt wurden, erhalten geblieben sind. Sie tragen die Archivnummern 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 111, 112. Reichsbahndirektion Wuppertal an die Reichsbahndirektion Berlin, 6. Januar 40. Übersenden wir das Schreiben des Richard Israel Käuper zur zuständigen Erledigung. Reichsbahndirektion Berlin an die Bahnschutzpolizeistelle Berlin, 8. Januar 40. Leiten wir den Antrag des Käuper mit der Bitte um Überprüfung an Sie weiter. Herr Reichsbahn-Oberinspektor. Noch keine Nachricht. Bahnschutzpolizeistelle Berlin an Bahnschutzpolizeistelle Düsseldorf, 9. Januar 40. Sind die Verwandten der Gleis zu befragen, ob die Verlobung tatsächlich besteht. Punkt. Die Benachrichtigung unterzeichneter Dienststelle hat umgehend fernmündlich zu erfolgen. Punkt. Bahnschutzpolizeistelle Berlin an Bahnschutzpolizeistelle Magdeburg, 10. Januar 40. Dass sich die Tante der Kleis dahingehend äußert, die Verlobung bestünde nicht mehr, nehmen wir an, dass ein Betrugsversuch des Käufer vorliegt, der möglicherweise auf die Versehrtenrente spekuliert, welche der Kleist aufgrund der beim Bahnunglück erlittenen Verletzungen zustehen könnte. Punkt. Wir bitten deshalb, einen Beamten zum Krankenhaus in Gentin zu entsenden und Folgendes festzustellen. Doppelpunkt. Erstens. Ist Fräulein Kleist mit dem Volljuden Richard Israel Käuper verlobt? Fragezeichen. Ist Verlobungsring vorhanden und welche Gravierung hat er? Fragezeichen. Zweitens. Legt Fräulein Kleist auf den Besuch ihres Verlobten besonderen Wert? Fragezeichen. Mein Schätzelchen. Mein Herzblatt. Mein Näschen, das ich so liebe. Fräulein Kleist, Besuch für Sie. Mein Herz, allerliebster. Mein einziger. Bin ich und bleibe ich. Jetzt und für immer. Herr Reichsbahn-Oberinspektor. Ja? Ich habe ein paar Briefe mitgebracht. Was für Briefe? Briefe meiner Braut, aus denen das Verlöbnis ebenfalls hervorgeht. Fahndungsdienst der Bahnschutzpolizei Magdeburg an die Bahnschutzpolizeistelle Berlin. Die Vernehmung der Kleist ist gestern erfolgt. Auf nachdrückliche Befragung, insbesondere nachdem ihr vor Augen gestellt wurde, dass sie als Mischling ersten Grades aufgrund des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre nach der Eheschließung mit Käuper, aber auch schon durch das Beharren auf den Willen zur Eheschließung mit dem Genannten dieselbe rechtliche Behandlung zu gegenwärtigen habe wie dieser, erklärte sie von sich aus, dass sie die Verlobung gelöst habe. Angesprochen auf den Ring, den sie trug, erklärte sie, durch die Verletzung an der Hand seien ihre Finger so sehr angeschwollen, dass sie ihn nicht abziehen könne, ihn aber sofort abziehen werde, wenn die Finger abgeschwollen wären. Reichsbahndirektion Berlin an die Geheime Staatspolizei Berlin, 21. Januar 40. Aus den Briefen der Kleist, die uns von Düsseldorf her überstellt worden sind, geht hervor, dass sie den Käuper wiederholt geltlich unterstützt und dass die Mittel hierzu von dem verstorbenen Bonomo herrührten. Punkt. Es liegt nunmehr der Verdacht vor, dass Käuper dem Verkehr der Kleist aus unlauteren Motiven zugestimmt hat. Punkt. Deshalb dürfte es sich empfehlen, nachzuprüfen, aus welchen Einkünften Käuper, der seit geraumer Zeit ohne Tätigkeit ist, seinen Lebensunterhalt bestreitet. Punkt. Ein Einschreiben. Nach unseren Feststellungen betrachtet sich Fräulein Kleist nicht als ihre Verlobte. Wir bedauern daher, ihrem Antrag nicht entsprechen zu können. Herr Käuper? Ja? Geheime Staatspolizei, bitte kommen Sie mit. Es ist der 25. Januar 1940. Am selben Tag wird Carla aus dem Krankenhaus entlassen und geht durch die Brandenburger Straße zum Bahnhof. Ich glaube nicht, dass sie wusste, dass der Mantel, den sie trug, aus dem großen Bekleidungsgeschäft stammte, an dem sie vorbeikam. Sie zieht das linke Bein nach. Ein bleibender Schaden, hat ihr der Arzt gesagt. Der Himmel ist klar. Es ist so kalt, dass der Kanal gefroren und der Schiffsverkehr eingestellt ist. Sie fährt nach Düsseldorf zurück, wo sie am frühen Abend ankommt und die Straßenbahn zur Oberbilker Allee nimmt, zur Wohnung ihrer Tante. Mein Herzblatt, mein einziger, mein Näschen, das ich so liebe. Sehr geehrte Frau Dr. Burkhardt, da die Akte hier endet, würde ich gern wissen, was aus Carla Kleist und Richard Käuper geworden ist. Sehr geehrter Herr van der See, Richard Käuper blieb 6 Wochen in Haft. Danach kam er, da der Vorwurf der Zuhälterei, der nach der Denunziation durch die Reichsbahn gegen ihn erhoben wurde, einfach zu absurd war, wieder frei. Am 28. Oktober 1941, also 1,5 Jahre nach den Ereignissen, von denen die Akte berichtet, wurde er mit dem ersten Transport Düsseldorfer Juden nach Lodz oder Litzmannstadt, wie es damals hieß, deportiert, wo er umgekommen ist. Carla Kleis hat den Krieg überlebt. Das weiß ich, weil sie 1952 im Namen ihres Vaters eine Anfrage an die Stadt Düsseldorf gerichtet hat. Sie hieß damals Lesnick, zwischendurch auch einmal Fuchs. Und als Frau Wusch ist sie nach eigenen Angaben von Mitte 1940 an bis zum Kriegsende kreuz und quer durch Deutschland, Polen und Holland getourt, beziehungsweise geirrt. Herr Wusch, der Musiker war, hatte früher in der Kapelle ihres Vaters gespielt. Während des Krieges gehörte er verschiedenen Kapellen an, die zur Truppenbetreuung an die Front geschickt wurden, und hat sie wohl auf diesen Reisen mitgenommen. Das Kriegsende hat sie zusammen mit ihm in Zweibrücken erlebt. Frau Oettinger, nach der Sie sich auch erkundigt haben, ist gestern mit Herzbeschwerden in die Krankenabteilung des Luisenstifts verlegt worden. Einer anderen Heimbewohnerin gegenüber soll sie geäußert haben, sie habe früher in der Oberbilker Allee gewohnt. Frau Dr. Burkhardt? Nun lassen Sie den Doktor doch endlich weg. Nach Ihrem Anruf bin ich nochmal ins Stift gefahren. Sie hatten recht, Frau Oettinger hieß früher Kleis. Wusch, Fuchs, Lesnick. Von Lesnick hat sie sich 1955 scheiden lassen und im selben Jahr den amerikanischen Armeeangehörigen Richard White geheiratet, mit dem sie 1957 in die USA ausgewandert ist. 1961 wurde auch diese Ehe geschieden. 1962 kam sie nach Deutschland zurück, um ein Jahr danach, 1963, Herrn Oettinger zu heiraten und ein zweites Mal auszuwandern, diesmal nach Argentinien. Sagen Sie... Ja. Was wollen Sie Frau Oettinger eigentlich fragen? Frau Oettinger, das ist Herr van der See. Ein kleines, zerfurchtes Gesicht in einem weißen Kissen. Die Haare noch immer schwarz, aber bloß deshalb, weil Frau Oettinger sie, wie mir die Schwester später erzählte, regelmäßig färbte. In ihrem linken Unterarm steckte eine Kanüle, durch die eine helle Flüssigkeit in ihre Venen tropfte. Unwillkürlich schaute ich auf ihre Hände, die damals so angeschwollen waren, dass sich der Verlobungsring nicht abziehen ließ. Die linke Hand lag neben der Bettdecke, die rechte über der Brust. Ich nickte ihr zu. Sie nickte mir zu. Und dann ging ich wieder hinaus. Wie? Sagte Frau Burkhardt. Das war alles? Deshalb sind Sie hergekommen? Aber was hätte ich Frau Oettinger fragen sollen? Wie das mit Buonomo war? Warum sie auf die Frage nach der Verlobung gelogen hatte? Oder ob sie Richard Keuper danach noch einmal begegnet war? Und dann fiel mir doch noch eine Frage ein, die ich hier hätte stellen können. Die Frage, ob sie sich an das Mädchen erinnert, das ihr damals das Kleid, die Schuhe und den Mantel ins Krankenhaus gebracht hat. Aber da standen wir schon wieder draußen auf dem Gang. Im Auto erzählte mir Frau Burkhardt noch etwas. Gestern Nachmittag war ich im Büro der Vorsteherin. Auf dem Tisch lag der Lebenslauf, mit dem sich Frau Oettinger 1993 um die Aufnahme im Stift beworben hatte. Als die Vorsteherin einen Augenblick hinausging, habe ich einen Blick darauf geworfen. Frau Oettinger war 5-mal verheiratet. Mit Wusch, Fuchs, Lesnick, Weidt und Oettinger. Sie gibt jede dieser Ehen an. Tag der Eheschließung, Tag der Scheidung, nichts Besonderes. Das Seltsame aber ist, dass alle ihre Männer denselben Vornamen hatten. Richard Wusch, Richard Fuchs, Richard Lesnick, Richard Weidt, Richard Oettinger. Herr van der See? Ja, ich habe gehört. Wo soll ich Sie rauslassen? Am Bahnhof? Besichtigung eines Unglücks von Gerd Loschütz. Es sprachen Thomas van der See, Rüdiger Vogler, Frau Dr. Burkhardt, Susanne Barth, Carla Kleiss, Kirstin Petri, Richard Käuper, Martin Reinke, Wagner, Daniel Berger, Heinze, Peter Wilczynski. In weiteren Rollen Hans Schulze, Tessie Kuhls, Katharina Palm, Wolfgang Rüther, Marita Breuer, Therese Helmer, Peter Rauch, Konrad Dohmann, Paul Fasnacht, Steffen Gräbner, Ernst Stötzner, Gregor Höppner, Peter Harting, Rainer Hohmann und Sigurd Orfeo. Technische Realisation Rudolf Stückrath und Werner Jäger. Musik Gerd Bessler. Regieassistenz Daniela Vakonik. Regie Norbert Schäfer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001 mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk. Dramaturgie Johann M. Kamps.